dieser frohe Lebenslauf wird bis in späte Jahre werden. Denn Gottes Güte hat kein Ziel, die schenkt dir viel, ja mehr als selbst das Herz kann bekehren. Verlasse dich, verlasse dich gewiss, gewiss, verlasse dich.